Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Wo kommt das her? Wer legt das fest? Wie kommt Zärtlichkeit in meine Hände? Und woher kommt der ganze Rest? Bin ich wichtig? Bin ich schön? Oder verliere ich meine Farben schon? Wir suchen Arme, die uns halten und zahlen dafür Finderlohn. Ich hoffe, du wirst niemals etwas, was ich nur haben will, will ich's nicht hab. Mit wem werden wir glücklich? Und wer wischt seine Einsamkeit nur an uns ab? Es tut weh. Selbst wenn das alles ist, was bliebe, sag mir warum, sag mir wieso, sag mir was, was ist eigentlich Liebe? Wer füllt unseren Mund mit Küssen und im besten Bett schlafen wir gut? Warum wollen wir nicht bleiben, wenn wir müssen? Und wodurch pocht das Glück in unserem Blut? Werde ich etwas Neues finden, wenn ich bleibe oder wenn ich gehe? Wie viel Schwere gilt es auszuhalten? Und wie viel Worte gibt es, die ich nicht versteh? Ach, wir ersticken an den geküssten Küssen, werden uns fremd und finden nichts dabei. Und wenn wir am Ende dann auseinanderbrechen, sind wir dann kaputt? Oder sind wir zwei? Es tut weh, es tut gut. Und selbst wenn das alles ist, was bliebe, sag mir warum, sag mir wieso und sag mir was.